Glück in Österreich. Für viele gehört es zu einem Bundesliga-Wochenende einfach dazu. Vor den Spielen kurz ins Internet, einen Tipp auf ein paar Partien abgeben und vielleicht gewinnt man ein paar Euro. Andere zocken ganze Nächte lang Poker im Netz, auf der Suche nach dem Glück und ein paar virtuellen Talern. Das Glücksspiel erzielt derzeit Zuwächse, von denen man in anderen Branchen nur träumen kann. Das Szenemedium Casino.at beziffert den weltweiten Umsatz für 2023 auf rund 702 Milliarden Euro. Das sind mehr als 250 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Auf Europa entfallen 108 Milliarden Euro, auf Österreich den Angaben zufolge 2,06 Milliarden Euro. Statistisch gesehen spielt also jede Österreicherin und jeder Österreicher für rund 230 Euro pro Jahr. Und die wahre Zahl für jeden Spieler liegt um ein Vielfaches höher. Schließlich sind Säuglinge und all die, die nicht spielen, mit einberechnet. Leider ist die Branche völlig unzureichend kontrolliert. Und so tragen zu diesen Zuwächsen auch Mafia-Clans bei. Sie haben das Glücksspiel im Internet längst für sich entdeckt. Die Lage ist undurchsichtig. Hunderte Seiten bieten Glücksspiele an, die Unternehmen sind verschachtelt, quer über den Erdball verteilt und abgeschirmt, Geldflüsse sind kaum lückenlos zu überwachen. Sicher aber ist, Österreich spielt dabei seit langem eine wichtige Rolle. Innsbruck ist vermutlich die Stadt, in der sich die Mafia zum ersten Mal in Österreich im Glücksspiel betätigt hat, vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt außerhalb von Italien, und zwar in Person von Francesco Nania. Bereits 1994 war er in Österreich beim Versuch festgenommen worden, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Nania war von größter Bedeutung für seinen Clan. Laut Presseberichten fungierte er in den 2000er Jahren zuerst als Kassier der Gruppe aus Partinico, einem wichtigen Mafiaort. Seine Aufgabe war demnach, Gelder aus Schutzgelderpressungen international zu investieren. Später wurde er zum Boss. Die letzten Bilder von ihm zeigen einen Mann mit leicht grimmigem Gesichtsausdruck, randloser Brille. Sein volles, zurückgekämmtes Haar ist an den Schläfen grau. Der Kumpan, mit dem Nania die Falschgeldgeschäfte in Österreich aufgebaut hatte, wurde 2005 bei Mafia-Streitigkeiten erschossen. Nania besaß von 2002 bis 2004 Anteile der Goldbet Sportwetten GmbH in Innsbruck. 2008 ermittelten italienische Strafverfolgungsbehörden auch wegen Geldwäsche gegen Goldbet. Auffällig ist, dass das Unternehmen nicht nur von einem Italiener in Österreich gegründet worden war, sondern dass dort auch mehr als ein Jahrzehnt lang nur Menschen mit italienischem Nachnamen in höheren Positionen arbeiteten oder Teilhaber waren. Gegen einige von ihnen wurde wegen verschiedener Delikte wie Betrug oder Geldwäsche ermittelt, sogar im fernen Nigeria. Zwei Männer, die zeitgleich mit dem Boss Nania Teilhaber waren und ihre Anteile aufgaben, wurden 2021 beschuldigt, einer Mafia-Gruppe geholfen zu haben, fast 670 Millionen Euro Spieleinsätze zu sammeln. Im April 2024 begann der Prozess dazu im sizilianischen Catania. Erst seit knapp 10 Jahren und einem Besitzerwechsel schaut man offenbar genauer hin, wer im Unternehmen tätig ist, um den neuen Namen nicht zu beflecken. Die italienische Mafia hat schon seit jeher eine Affinität zum Glücksspiel. Die neapolitanische Camorra ist gar nach einem Kartenspiel benannt und aus dem Umfeld von Zockerbuden entstanden. Den Nutzen des Online-Glücksspiels erkannte die Organisation schnell für sich. Die ersten Online-Casinos gingen Mitte der 90er Jahre ins Netz. Nur wenige Jahre später mischte auch die Mafia mit. Bis die italienischen Behörden auf das neue Phänomen aufmerksam wurden, dauerte es. Schon 2009 hatten Ermittlungen gegen den Casalesi-Clan aus dem Umland von Neapel gezeigt, dass sie mit Kollegen in Kalabrien gemeinsame Sache machen wollten. Erst 6 Jahre später zeigte aber das Verfahren Gambling das mafiöse Wettbusiness in seinem ganzen Ausmaß. Es ergab, dass alle 4 wichtigen Mafia-Organisationen in Italien im Glücksspiel aktiv waren, zum Teil gemeinsam, dass sie die Strukturen dafür zum Teil selbst aufgebaut hatten und dass diese über Ländergrenzen hinweggingen. Es zeigte auch, dass Wettgelder um die Welt flossen. Den Ermittlern gelang es, 2 Kronzeugen zu gewinnen. Sie haben im Jahr 2018 mit ihren Aussagen das Wettbusiness der Mafia zerlegt und für mehrere 100 Haftbefehle gesorgt. Einer von ihnen war Fabio Lanzafame. Den Grund für seine Kooperation gab er in einer Vernehmung so an: Ich bin seit Jahren in Kontakt mit Leuten, die der organisierten Kriminalität nahestehen, und ich befürchte, mit diesen Subjekten in einen Topf geworfen zu werden. Glanzer Fame berichtete dann, dass die Clans nicht nur über ein Netz von Wettbüros in das Online-Glücksspiel involviert sind, sondern auch über eigens geschaffene Spielangebote. Er klärte die Ermittler auf, dass das Online-Glücksspiel aus vielen Komponenten bestehe, aus der eigentlichen Spielplattform, für die eine Lizenz nötig ist und auf der das Spiel technisch abläuft, dazu Skins, also die Seiten, über die das Spiel erfolge. Dazu kämen Dienstleistungen um das Spielangebot herum, wie technischer Support und Kundenzentrum und entsprechende Zahlungsdienstleister. Malta kristallisierte sich als operatives Zentrum heraus. Hier waren die Unternehmen angesiedelt, die die Spielplattformen bereitstellten. Viele weitere nötige Unternehmen saßen anderswo. Oft operierten Unternehmen in einer Grauzone und es war nicht klar zu trennen, was der mafiösen Sphäre zuzuordnen war und was legal. Bis heute versuchen italienische Ermittler herauszubekommen, wie weit Mafia-Clans tatsächlich in Wettstrukturen verflochten sind. Sicher scheint, wenn man Lanza Fame bei den Vernehmungen zuhört, dass das Eintragen von Unternehmen in Österreich eine der wichtigen Methoden im Wettsektor für die Clans ist. Zitat: Heute bin ich Italiener, ich gehe nach Malta, ich gehe nach Österreich und ich gründe eine Firma und verstecke mich. Ich spreche über das organisierte Verbrechen. Lanza Fame selbst hat in Klagenfurt Wettfirmen für italienische Mafia-Clans registriert. Die Probit Soft- und Sportwetten GmbH war von 2013 an in der Waaggasse ansässig. Neben Lanza Fame gilt ein weiterer Teilhaber als Mafioso. Beide waren noch Anteilseigner der Premier Win Immo GmbH, ein Immobilienunternehmen, ab 2014 an derselben Adresse ansässig. Italienischen Ermittlern zufolge liefen die Wetten der Probit über ein Unternehmen in Malta, JV Solutions Limited, das ebenfalls der Mafia zuzuordnen sein soll. Ende Dezember 2016 wurden beide Unternehmen in Klagenfurt im Abstand von wenigen Tagen geschlossen. Auch die maltesische Firma ist gelöscht. In Klagenfurt deutet heute nichts mehr auf diese Aktivitäten hin. Ein Nachbar erinnert sich an eine Bar, die kurzzeitig ein Wettbüro war, dann zu einer Shisha-Bar wurde und in deren Räumlichkeiten sich heute ein Reisebüro befindet. Der Vermieter hat keine Erinnerung mehr an den Namen Lanza Fame. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt, dass die Unternehmen neben dem heutigen Reisebüro angesiedelt waren. Es habe Ermittlungen wegen Geldwäsche gegeben, sie seien aber eingestellt worden. Während er dort gearbeitet habe, sei alles sauber gelaufen. Für das Anwerben von Kunden sei er nicht zuständig gewesen, sie seien aber aus Italien und anderen EU-Ländern gekommen, einschließlich Österreich. Sein Chef, Lanza Fame, sei ihm von jemandem vorgestellt worden, die Chefs seien aber nur nach Klagenfurt gekommen, wenn es geschäftlich etwas zu regeln gab, etwa mit dem Steuerberater. Der Mann ist freundlich am Telefon. Er war auch für ein weiteres Wettunternehmen in Klagenfurt tätig. Nach seinem Ausstieg kam ein neuer Teilhaber hinzu, Enrico La Comara. Der löste die Firma dann im Dezember 2018 auf. La Comara wurde im Januar 2022 in Neapel verhaftet. Der Vorwurf gegen ihn und 32 weitere Beschuldigte: Geldwäsche für die Camorra. 5 Milliarden Euro in 2 Jahren. Allerdings drehten sich die Ermittlungen hier um ein anderes Unternehmen. Eine Durchsuchung im Oktober 2023 rückte das sperrige Thema Glücksspiel und Mafia in Klagenfurt ins Rampenlicht. Italienische Ermittlungen hatten ein Unternehmen in Kärnten zum Gegenstand. Es soll fragwürdige Kontakte einer Beteiligten zu einem Polizisten gegeben haben. Geld soll versteckt worden sein. Das Unternehmen war im Jahr 2021 profitabel. Nach der Durchsuchung wurde es schnell nach einem Konkursverfahren aufgelöst. Für eine gemeinsam mit dem Geldwäsche-Experten von Mafia Nein Danke, Michael Findeisen, verfasste Studie für das EU-Parlament habe ich Informationen zu 100 Ermittlungsverfahren aus den letzten 25 Jahren zu mafiösem Glücksspiel ausgewertet. Werte von rund 6,7 Milliarden Euro sind dabei von italienischen Ermittlerinnen und Ermittlern beschlagnahmt worden. Nur 17 von 100 Verfahren haben einen Bezug zu Malta. Allerdings entfallen mehr als 4 Milliarden der 6,7 Milliarden an beschlagnahmten Werten auf diese Verfahren. Es wurden somit 3/5 der Werte bei lediglich 1/5 der Verfahren konfisziert. 2 Milliarden davon entfallen auf die Operation Gambling. Hier wurden unter anderem die Unique Group Buchmacher GmbH in Innsbruck beschlagnahmt, die in Besitz eines maltesischen Unternehmens war und ansässig in einer Rechtsanwaltskanzlei, deren Inhaber Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland ist. Weil große bekannte Wettanbieter über Jahre das Geschäft dominieren, nehmen wir das Online-Glücksspiel als eine Branche wahr, die nicht allzu vielen Veränderungen unterworfen ist. Das Gegenteil ist aber der Fall. Es gibt hunderte Skins, also Seiten im Internet, über die Wetteinsätze gesammelt werden. Beständig kommen neue hinzu und verschwinden andere, deren Namen kaum jemandem bekannt ist. In italienischen Ermittlungsunterlagen findet man mindestens eine dreistellige Zahl an Seiten, die Mafia-Aktivitäten zugeordnet werden. Manche sind am Ende mit wechselnden Nummern versehen. Fabio Lanzafame sprach auch über ein Unternehmen in Natas, die BD Group GmbH. Meine Spurensuche dazu folgt einem bewährten Muster, leider. An der Adresse, wo das Unternehmen registriert war, erfuhr ich nichts. In der Steueranwaltskanzlei war man, natürlich, verschwiegen. Wir geben sowieso nichts preis, sagte ein jüngerer Mitarbeiter bei einem Besuch. Wenn Wettunternehmen in Österreich angesiedelt sind, heißt das nicht, dass die maßgeblichen Personen auch dort leben. Bei den Italienern wohnt das Gros in Italien und ich nehme an, dass das bei Unternehmen mit anderen Hintergründen genauso ist. Undurchsichtig ist die Lage auch deshalb, weil man außerhalb Italiens selten Anlass zu Ermittlungen sieht, zumal es oft an Aufsichtsbehörden fehlt, die diesem Namen gerecht werden. In Italien ist die Lage günstiger, denn jedes Online-Glücksspiel, das nicht über italienische Server läuft und somit über Seiten mit der Endung .it, ist illegal. Diese Rechtslage ermöglicht es den Behörden, Finanzströme der legalen Anbieter besser zu überwachen und Ermittlungen gegen diejenigen zu starten, die ihre Wetten über ausländische Kanäle steuern. Allerdings schrumpfen die Ergebnisse vieler Ermittlungsverfahren beim Gang durch die Instanzen oft zusammen. Dies gilt gerade auch für den Mafia-Hintergrund der Handelnden in der Glücksspielbranche. Was sich zum Zeitpunkt von Verhaftungen und Durchsuchungen zuweilen als eindeutig darstellt, wird am Ende vom Kassationsgericht so nicht bestätigt. Oft wurden die Konstruktionen aus Wettunternehmen zwar von der Mafia genutzt, das bedeutet aber nicht, dass alle Beteiligten zur Mafia gehören und deswegen verurteilt werden. In Wien liegt ein weiterer Schwerpunkt des Wettbusiness, genau genommen in der Veitstraße. Es wäre schön gewesen, wenn der Steuerdienstleister dort mir Informationen gegeben hätte. Neben der Tür zu seinem Büro zeigt ein großer Bildschirm die aktuell hier residierenden Unternehmen an. So wird schnell deutlich, was ein Wettunternehmen oft eigentlich ist. Ein Name, ein Eintrag im Handelsregister, ein Firmensitz. Auf dem Bildschirm erschienen zudem Namen von Privatstiftungen, die mit Wettunternehmen verbunden sind. Der Mann in der Steuerkanzlei mit Wurzeln in Italien möchte nichts sagen, nichts zu den Unternehmen, nichts zu den Stiftungen. An dem seit 2014 bestehenden Aktienunternehmen Planet Wind Corporation AG sollen einer Quelle zufolge 3 Privatstiftungen beteiligt sein. Die Fostrom, Ipcreen und Crux. Warum überhaupt diese Konstruktion und wer profitiert davon? Für einen Journalisten ist das leider nicht zu recherchieren, seit das Land Österreich keinen Einblick mehr gewährt. Der Mann antwortet mir barsch, dass er sich nicht zu Kunden äußere. Schade. Über den Bildschirmen vor der Tür flimmert die Planet Wind AG. Unter diesem Dach ist die ehemalige Leitung des 2016 geschlossenen Wettanbieters SKS 365 Group GmbH versammelt. Sie war ebenfalls Gegenstand von italienischen Mafia-Ermittlungen. Gerne hätte ich mehr über Paolo S. erfahren, der Gesellschafter von 2009 bis 2014 war, Vorstand der Crux Privatstiftung und Geschäftsführer der Purple Star GmbH, die in Besitz der Crux Privatstiftung war. 2010 wird er vor dem Gericht in Lecce wegen illegalen Glücksspiels angeklagt. Im Juli 2018 eröffnet er Glücksspielunternehmen auf Teneriffa. Dazu betreibt er ein Immobilienunternehmen in Malta. Im November 2018 wird er verhaftet aufgrund eines Haftbefehls der Antimafia-Staatsanwaltschaft in Reggio Calabria, unter anderem wegen Mafia-Zugehörigkeit und illegalem Glücksspielen. Gerne hätte ich auch gewusst, was das Paar Ivana I. und Paolo T. von der Fostrom Privatstiftung mit einem Wiener Restaurant und einem gleichnamigen Unternehmen in Malta zu tun hat. Das Paar war Gegenstand mehrerer Ermittlungsverfahren zum Online-Glücksspielen. Zu schade, dass der Mann vor mir als Steuerberater einem Schweigegebot unterliegt. Er weist mir freundlich die Tür.